Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite mit dem Zeilenende. Und dem Maushilfs-CD und alle Leute, die uns in doppelter Geschwindigkeit hören, hassen uns jetzt für diesen Einstieg. Yeah. Auch du, es reicht schon anderthalbfach, um das uns dafür zu hassen. Ich glaube, die Menschen hören uns sowieso, um uns zu hassen. Ja, das auch. Das, so muss sein. Das heißt, wir liefern hier genau den Content, für den ihr hier seid. Wie immer. Ja, das ist, es geht ja um das Mindset, das da dahinter steckt, dass uns Menschen hassen. Ja, weil unser Mindset jetzt ist, Menschen zu hassen, oder was? Nein, aber unser Mindset ist ja, dass Menschen uns hassen. Also das haben wir ja gerade ganz offen kommuniziert. Weil das ist ja unser Glaubenssatz. Ah, ist unser Glaubenssatz. Ja, wir reden heute über Mindset. Wir reden heute über Glaubenssätze und Mindsets. Ja. Weil tatsächlich, erstens, wir haben vorletzte Folge über Tugenden gesprochen und über darüber, wie wir denken, wie wir sind und wie wir denken, wie Dinge zu sein haben, wie wir Dinge wahrnehmen, und das sind ja eigentlich Glaubenssätze. In der letzten Folge haben wir auch so noch drüber gesprochen, aber ein bisschen einen anderen Fokus drauf gelegt. Das Wort Mindset hat allerdings so eine extrem schlechte Konnotation. Hat es das? Ja, klar. Wo? In der katholischen Kirche oder was? Ja. Ist Mindset die achte Todsünde oder was? Nein, aber Mindset ist die achte BWL-Todsünde. Denn wo immer du einen Coach auftauchen siehst, und wo immer du irgendwelche Menschen auftauchen siehst, die meinen, sie wären Coaches, oder sie wären keine Coaches, aber coachen dann trotzdem, oder sie wollen irgendwas verkaufen, oder sie wollen irgendwas vermitteln, was dann dich zum Verkaufen treibt, dann sprechen diese Menschen alle davon, dass du ein gewisses Mindset haben sollst. Ein Gewinner-Mindset am liebsten. Ja? Ja. Habe ich nicht. Ich habe ein Verlierer-Mindset. Du hast ein Verlierer-Mindset. Ja, ich will einfach meine Ruhe haben. Du hast ein tödliches, todsündiges Verlierer-Mindset. Oh ja. Oder wie? Oh baby, ja. Wenn ich eine Gelegenheit sehe, dann mache ich einen großen Bogen darum, weil sie Arbeit bedeutet. Ja, man muss ja auch mal mit dem Mindset so auf Opportunities zugehen. Die einzige Opportunity, auf die ich zugehe, ist die Berliner Polizei am 1. Mai, und da ist meine Opportunity ein Pflasterstein. Tja, also ich habe jetzt erstmal was getrunken, weil das ist eine Opportunity. Ja, so viel Hass schon in den ersten 5 Minuten des Podcasts. Ja, aber das war ja auch eine Opportunity, die musste ich einfach ergreifen, da war mein Mindset einfach, ich bin durstig. Oh ja, also durstig nach Erfolg. Ja, das sowieso. Dressed for success und natürlich thirsty for success. Ja, thirsty for success und sleeping in my roller. Sleeping on my bicycle. Ja. Ja. Also, lass uns mal über Mindsets reden und mal darüber, warum das eigentlich ein Problem ist. Und danach reden wir darüber, warum das ein Problem ist, dass es ein Problem ist. Was sind denn Glaubenssätze, von denen du gehört hast in den letzten Jahren? Also Glaubenssätze sind Sätze, von denen wir glauben, dass sie wahr sind. In der Regel gehen sie von Einstellungen aus, oder sprechen sie darüber von Einstellungen und Dingen in der Realität, wie die so zu sein haben, wie sie zu sein haben, eben. Also ja. Und natürlich Dinge, über die wir uns Gedanken machen, wie wir selbst sind und wie wir uns selbst wahrnehmen. Und ja. Magst du mal einen Glaubenssatz oder ein Mindset mitteilen, dass das relativ gefährlich ist oder ziemlich doof ist? Wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Okay, wo ist da das Problem? Naja, weil wenn an mich nicht alle denken, dann bin ich unglücklich. Und wenn ich nicht im Mittelpunkt stehe, dann ist das nicht gut für mich. Deshalb ist der Satz nicht gut. Ich denke an dich. Ja, aber alle anderen sollen auch. Damit hast du. Aber alle anderen sollen auch an mich denken. Ich bin der Tollste. Also was hindert diese Leute daran, auch an mich zu denken? Um mich mit Geld zu bewerfen? Okay, um es mal ganz kurz klar zu machen. Ja. Egal wie groß dein Ego ist. Ja. Egal wie groß die Selbstliebe ist. Ja. Es gibt da draußen 8 Milliarden Menschen, mindestens. Ja. Denen du scheißegal bist. Ja, aber ich habe einen total tollen Kurs zu verkaufen, mit dem du lernst, wie auch jeder an dich denkt und du damit reich wirst. Also müssen die Leute gefälligst auch an mich denken. Deshalb ist das ein ganz schlechter Satz. Liberalismus scheiße für verkaufen. Ja, tatsächlich das eigentliche Problem ist, es gibt ja Menschen, die sich schwer tun, überhaupt zu denken. Und wenn quasi jeder an sich denkt, die Menschen, die aber gar nicht denken können, so großartig, nicht an sich denken können, weil sie da einen Mangel haben, dann ist eben doch nicht an alle gedacht. Ja. Und damit ist Liberalismus ad absurdum. Nee, funktioniert nicht. Der Glaubenssatz ist pfui. Ja, sag ich doch. Nur aus anderen Gründen. Genau. Verstehe das Problem nicht. Gut. Na, weil andere Gründe. Gut. Hast du einen Glaubenssatz? Ich glaube, in dieser Glaubenssatztheorie geht es doch einfach nur darum, dass man beschissene Glaubenssätze so zermalmt wie die Tiefsee dieses U-Boot bei der Titanic. Und nicht aus welchen Gründen. Man muss übrigens dazu sagen, das Ding ist ja implodiert. Ja. Und in der Tiefe, wo es angeblich wohl implodiert sein soll, ist die Implosionsgeschwindigkeit 1 Millisekunde. Ja. Der Schmerzreiz, damit du überhaupt mal realisierst, dass du Aua bist, da dauert, glaube ich, so 100 Millisekunden war es, glaube ich. Ja. Das heißt, die waren 100-mal schneller tot, als sie es überhaupt bemerkt hätten. Es ist quasi, das ist das Christian-Lindner-Phänomen. Wie willst du das erklären jetzt? Na, Christian Lindner ist irgendwie mit 16 innerlich gestorben und hat es bis heute nicht gemerkt. Okay. Naja, Fakt ist auf jeden Fall, Glaubenssätze, was man ganz häufig hört, ein Glaubenssatz, den man ganz, ganz häufig hört, ist dieses Geld-Manifestieren-Ding. Also dieses, ich glaube, dass morgen früh ein erfolgreicherer Tag wird als heute. Das mag durchaus sein, nur manchmal ist morgen auch Sonntag. Und dann wird es schwierig mit dem erfolgreicher zum Beispiel. Ach. Weil also plus, es gibt eben diese Menschen, die denken tatsächlich, mit Glaubenssätzen manifestieren sie Geld. Also ja. Menschen sind bereit, mir ganz viel Geld für meine Leistung zu geben. Menschen sind bereit, mir ganz viel Geld für meine Leistung zu geben. Menschen sind bereit, mir ganz viel Geld für meine Leistung zu geben. Ja. Ja, das. Naja, mit Vorbildern wie Daniela Katzenberger ist das nicht so. Das kann aber nur bedingt funktionieren. Das kann aber nur bedingt funktionieren, weil nehmen wir mal an. Ja. Alle Menschen würden diesen Glaubenssatz folgen. Ja. Dann würden ja allen Menschen nach dieser Logik ganz viel Geld geben. Ja. Du selbst würdest aber auch ganz vielen Menschen ganz viel Geld geben, weil du ja auch ein Teil von alle bist. Ja. Im Grunde würden alle Menschen nur losgehen, ganz viel Geld wegwerfen und dann ganz viel Geld fangen. Ja. Um dann was genau erreicht zu haben? Gleichheit! Der Glauben, der Geld manifestieren führt also zu Kommunismus. Ja. Quasi diese ganzen Geldcoaches, das ist eigentlich die fünfte Kolonne Moskaus, sie hat halt nur 40 Jahre Verspätung gehabt. Okay. Das ist der perfide geheime Plan, der hinter diesem ganzen Zeug steckt. Hinter diesen ganzen Predigern, die dir einfach nur sagen, löse deinen Glaubenssatz auf, dass Geld nur zum Ausgeben da ist, dass du es sowieso nie schaffen kannst. Du kannst es schaffen, du kannst Geld bei dir behalten, du kannst Geld sparen, viel Geld wird bei dir sein. Weil, wenn alle Leute glauben, dass du ganz viel Geld bekommst, das bedeutet ja zwangsläufig auch, dass das auch Notenbanker von sich denken. Und das sind die, die an der Gelddruckmaschine setzen. Und ich glaube, die aktuelle Inflation ist nur die erste Stufe dafür, dass wir das Geld einfach abschaffen. Einfach weil die diesen ganzen Money-Mindsettern zugehört haben und jetzt ganz viel Geld drucken, weil die kriegen das Geld ja. Ich frage mich gerade, ob in meiner Kindheit möglicherweise da so ein bisschen was passiert ist, weil ich bin ja durchaus sparsam. Auf jeden Fall. Also diese ganzen Mindsets-Dinger, Glaubenssätze werden ja immer in der Kindheit gelegt. Also wenn man sich Ich bin ja sparsam. Ja, du bist ja Schwabe. Genau, das wollte ich gerade sagen. Und wahrscheinlich hat man meine Kindheit einfach nur häufig genug gesagt, Buhr, du bist Schwabe. Buhr, ja. Du bist Schwabe. Und damit hat sich alles manifestiert, was quasi in Schwabe schon drin ist. Ja. Also wir können bombig Autos bauen. Wir können super Geld sparen. Und ja, wir spielen regelmäßig gegen den Abstieg. Und Häusle bauen könnt ihr. Häusle bauen, scharfe Scheiße bauen und Häusle bauen. Mhm. Und wir haben einen komischen Dialekt. Das ist schon, also das ist auch quasi gar kein Dialekt, der gelernt ist, sondern das ist Mindset. Ja, also auf jeden Fall. Also ja, und wir kennen alles außer Hochdeutsch. Ja, wie ist das bei euch im Ruhrpott? Wir kennen uns mit Kohle aus. Ja, aber das ist da quasi Schwarzgeld. Ja, das macht nichts. Das muss man dann auch nicht versteuern. Das ist halt doppelt wertvoll. Ja, das haben sie dann damals im Schäuble auch erklären müssen. Ja, gut, es hat ja funktioniert. Ja, schon Schwabe. Naja, gut, aber kommen wir mal zum nächsten Thema. Also, du kannst alles schaffen. Das ist auch so ein Glaubenssatz. Ja, das ist das sogenannte Gerd-Postel-Glaubenssätzchen. Ja, mit du kannst alles schaffen, du kannst alles erreichen. Hab ich so richtig meine Schwierigkeiten? Wenn ich mir jedes Mal denke, nein, Volker, dir fehlen beide Beine. Du wirst kein Weltklasse-Athlet im Sprinten und wirst Usain Bolt schlagen. Möglicherweise Paralympics mit zwei guten Prothesen. Yo, da kann was passieren, aber... Und vielleicht bist du dann auch schneller als Usain Bolt. Genau. Aber du wirst halt einfach kein normaler, klassischer Sprinter mehr werden. Ja, was heißt schon normal? Das ist auch schon wieder so ein Glaubenssatz, den müssen wir bei dir ganz dringend auflösen. Und dieses, du kannst alles erreichen. Möchtest du etwa behaupten, dass das, was Hollywood uns seit 100 Jahren erzählt, gar nicht wahr ist? Ich mag einfach nicht den Mann mit der Hundekrawatte daheim sitzen sehen. Ich kann alles erreichen. Ich kann alles erreichen. Ich kann alles erreichen. Wir werden sie jagen. Ich kann alles erreichen. Nein, ja, aber genau das macht er ja. Ich meine, der hat auch Mindset-Kurse in Schnellroder gebucht oder so. Also, aber sind wir doch mal ehrlich. Wenn jeder denkt, ich kann alles erreichen. Ja. Ja, gut, mach mal. Werden wir doch alle einfach, manifestieren wir doch alle, dass wir Astronauten werden. Das wäre für den Planeten nicht die schlechteste Lösung. Ja, vor allen Dingen, wenn wir alle beschließen, nicht mehr zurückzukommen. Wird nur ein bisschen schwierig. Wieso? Weil der Letzte muss das Licht ausmachen. Aber das geht von selber aus. Da ist Bewegungsmelder dran installiert. Ja, aber du kannst keine... Also du brauchst ja jemanden, der im Kontrollzentrum sitzt und die letzte Rakete dann quasi so... Warum? Die kannst du doch auch aus dir selber raus starten. Du musst ja einfach nur, siehst du, das ist wieder die Glaubenssätze. Du musst einfach nur manifestieren, dass diese Rakete startet und dann startet die auch. Methangetriebene Raketen aus sich selbst heraus starten. Ja. Also ich merke gerade hier schon, du hast definitiv so ein Coaching nötig. Du manifestierst dir gerade zu wenig. Also, liebe Leute da draußen, wenn es Coachings für hoffnungslose Podcaster gibt, aushilfsjedi@dieelite.org, ne? Schick mal ein Angebot durch. Also ich bin auch gespannt, wie du das mit der Rakete und mit dem aus sich selbst heraus methangetriebenen Antrieb hinkriegst. Aber gut. Einfach 3 Kühe unter die Rakete binden. Aber das ist dann aus den Kühen heraus. Nicht aus sich selbst heraus. Naja, also ich meine, mancher Storch ist ja auch eine dumme Kuh. Warum nicht? Okay. Ich überlege gerade, was haben wir denn noch an Glaubenssätzen? Genau, also wenn man sagt, ich kann alles erreichen, ja, dann versuch doch mal dieses mit diesen 100 Jahren alt werden. Oder auch diese Glaubenssätze, zum Beispiel, ich kann fliegen. Ja. Das wird nicht werden. Was? Geht nicht? Und ein weiterer Glaubenssatz ist... Wie kommen die Leute nach Mallorca? Ich, mit dem Flugzeug, aber du kannst nicht selbst fliegen, also so im Sinne von... Ja gut, du musst dann halt einen Pilotenschein machen. Ja, aber Flügel flattern und dann abheben, das geht nicht. Ja, gut, das ist das Problem, dass dein Glaubenssatz ein bisschen verquer ist, aber... Und das Schlimme an den Glaubenssätzen, an dieser ganzen Glaubenssatzgeschichte ist natürlich dieses Heilsversprechen. Du musst nur die richtigen Glaubenssätze haben und alles wird gut. Natürlich, wird's ja auch. Ja, eben nicht. Doch. Also du brauchst die richtigen Glaubenssätze, und dann wird alles gut. Gib mal einen Glaubenssatz, wo das nicht stimmt. Wir können alle reich werden. Ja, doch, können wir. Reich an Liebe, reich an Erfahrung, reich an Depression. Reich an Geld. Ja, das können wir auch alle werden. Das hatten wir doch schon, ne? Also wenn da alle dran glauben, dann funktioniert das. Ja, nee, weil dann ist ja nicht für alle Wohlstand, sondern alle Gleichheit. Du hast gesagt Geld, nicht Wohlstand. Ja, ja, aber reich. Und reich ist Wohlstand. Okay. Also du möchtest also sagen, dass der Glaubenssatz der CDU ein Irrtum ist. Der Glaubenssatz der CDU ist doch Wohlstand für alle. Ja, aber du weißt schon, was das D in CDU bedeutet. Dumm. Dämlich. Nein. Ich sag's mal mit dem großen Philosophen Westerwelle. Das ist Deutschland hier. Das D steht für Dekadenz. Nein, das steht für Deutschland. Also Wohlstand für alle. Klammer auf, in Deutschland. Klammer zu. Das stand aber nicht auf dem Glaubenssatz drauf. Nee, das ist das Sternchen dahinter. Was? Sternchen bei der CDU? Weiß Friedrich Merz, dass bei ihm gegendert wird? Ja, da wird ja nicht gegendert, das ist kleingedruckt. Aber sind doch Sternchen da. Ja. Damit sind die ganzen, diese ganzen inter- und queeren Glaubenssätze gemeint dann. Nee, damit sind nur alle Deutschen mit gemeint. Ach schön, verrückt. Aber ja, die sind dann Deutschinnen Sternchen. Und Deutsche und Sternchendeutsche auch. Ansonsten müsste man, wenn es quasi ein Gender-Sternchen wäre, müsste man sagen CDU. Ja, sag mal ja auch. Also quasi... Nein, du sagst CDU und nicht CDU. Ich sag CDU. Da sind sogar 2 Dingslaute drin. Ah, das C ist auch nochmal Sternchen? Ja, ja. Da sind die anderen Religionen auch mit gemeint. Alle christlichen Religionen sind damit gemeint. Ja, ja, auch genau. Die Zeugen Jehovas. Ja, genau, zum Beispiel. Sind auch mit gemeint. Und auch die Orthodoxen. Sowieso. Mormonen. Auch die christlichen Orthodoxen. Ach, die Mormonen auch. Ja, griechisch-orthodoxe, serbisch-orthodoxe, unorthodoxe. Alle mitgemeint. Ja. Wir sind eine große Familie. Hauptsache, wir glauben ans Wohlstandsevangelium. Okay, wunderbar. Nee, aber tatsächlich, das ist so das, wo du denkst, ja, du bist, was man halt auch immer wieder hört, ist, du bist nur nicht erfolgreich, weil du das falsche Mindset hast. Ja, also wenn Mindset ein Synonym ist für Papas Adressbuch, dann stimmt das. Du hast Mindset, glaube ich, noch gar nicht definiert in dieser Folge. Kann das sein? Wir brauchen das nicht definieren. Jeder kann das selbst für sich nachschlagen. Fragt die Suchmaschine eures geringsten Misstrauens. Was ist das Mindset? Aber dann landen die Leute bei irgendwelchen Coaching-Angeboten am Ende. Ne? Nein, also, wir haben doch am Anfang definiert, was ein Glaubenssatz ist. Und damit das Mindset ist das Sammelsurium aller Glaubenssätze. Ah, verrückt. Im Deutschen würde man auch einfach sagen Grundeinstellung. Oder Einstellung. Soziologisch. Es klingt aber nicht so klug, ne? Ja, ja, Mindset hat aber auch tatsächlich die Auswirkung. Oder es hat Auswirkungen. Dass du ja nicht nur über dich selbst Gedanken machst, sondern dir auch Glaubenssätze über die Welt machst. Zum Beispiel. Ja gut, ist alles das Gleiche. Also ich, die Welt. Ich bin auch Konstruktivist. Ja, aber nein, du machst dir also Glaubenssätze über die anderen Menschen quasi. Du machst quasi nicht nur Glaubenssätze, ich kann alles erreichen, ich erreiche alles, sondern ja, wir werden irgendwann demnächst mal wieder über Dating sprechen und also es gibt zum Beispiel den Glaubenssatz in diesen ganzen Dating-Ratgebern ist ein Glaubenssatz, dass man natürlich attraktiv ist, dass man ein selbstbewusster Mensch ist, dass man ein interessanter Mensch ist, aber man trifft auch die Aussage, alle Menschen haben ein Interesse, mich kennenzulernen. Ja. Ja, also damit implizierst du quasi etwas in diese Menschen, in deren Einstellung hinein. Also du hast quasi eine Erwartung an diese Menschen, weil du quasi den Glaubenssatz da. Ja. Also ich finde, das ist mehr eine Selbstaussage als eine Fremdaussage, aber elaborier das doch mal weiter. Ja, du hast natürlich auch so Menschen, die den Glaubenssatz haben, dass Menschen es total gut finden, wenn sie abends irgendwie auf einem Konzert sind, in einer dunklen Ecke mit K.O.-Tropfen betäubt werden und dann am nächsten Morgen irgendwo aufwachen. Das ist so ein Glaubenssatz, den haben Menschen. Ja, also gut, kann ich verstehen. Also so stelle ich mir auch meinen perfekten Freitagabend vor. Du in der dunklen Ecke mit K.O.-Tropfen oder du der Täter? Ich das Opfer. Ah. Kein Kinkshaming hier. Nur weil der Pride Month vorbei ist, heißt das noch lange nicht, dass du wieder mit so heteronormativer Scheiße hier anfangen darfst. Ja, vielleicht kriegen wir ja mal Konzertkarten für dich irgendwo her. Oh ja, am liebsten für irgendeine gute Band. Also vielleicht für sowas wie Umf oder Laibach oder sowas. Schön. Nicht deren Coverband. Gut. Okay, ja, aber wir sind uns doch ziemlich einig, dass die meisten Business-Coaches dieses Mindset-Thema eigentlich nur so rauf und runter nudeln, weil man natürlich damit ja so ein bisschen Eigenverantwortung den Leuten zuschieben kann, sagen kann, du bist einfach nur nicht erfolgreich, weil du das Falsche denkst. Ja, gut, also Mindset ist eine der fiesesten Waffen im Waffenkasten des Liberalismus. Magst du das ausführen? Naja, das hast du ja gerade gesagt. Ne? Wenn du den Leuten die Schuld an allem selber zuschiebst, dann lenkst du davon ab, dass beispielsweise Erfolg von Papas Adressbuch gemacht wird und nicht von dir selber. Wir kommen übrigens damit nochmal zu einer wunderschönen Todsünden-Referenz. Papas Adressbuch nämlich, ist eine Todsünde? Nein, aber dem Hochmut. Ah. Dem Hochmut. Denn tatsächlich, wenn du der Meinung bist, dass das eigentlich es ist an einem Markt. Wir reden ja wirklich von der Realität, in der herrscht eben Kapitalismus. Wenn du davon ausgehst, dass an einem Markt für alle genügend übrig ist, um wirklich für alle Wohlstand zu generieren, dann bist du selbst so hochmütig und schätzt dir den Markteintritt falsch ein. Okay. Denn die Behauptung, ja, du bist ja einfach nur nicht erfolgreich, weil du selbst das falsche Mindset hast, ist genau das Problem, was am Ende zu Hochmut führt, weil du trittst ja in den Markt ein, weil du davon ausgehst, dass du Erfolg haben musst an diesem Markt. Und ja, Märkte sind aber immer ein begrenztes Mittel, an dem nur begrenzt Erfolg für alle da sein kann. Naja, also nee, du trittst nicht deshalb in den Markt ein, du wirst ja geboren und dann wirst du gleich in diesen Markt reingeworfen. Das ist ja noch viel schlimmer. Du kannst dich dem Ganzen. Na, wir reden ja von Business-Coaches, die Menschen dann ein anderes Business verraten wollen. Ja gut, aber du kannst dich dem Markt ja trotzdem nicht entziehen. Egal, ob du einen Business-Coach hast oder nicht. Ja, nein, also Moment, es geht ja schon darum, dass du quasi dein eigenes Geschäft an den Markt bringst. Ja. Also, dass du dein Business an den Markt bringst. Ja. Dass du quasi, also, ich meine, was jetzt natürlich eine Möglichkeit wäre, zum Beispiel, Nehmen wir das schöne Beispiel Instagram. Da gibt's ja immer dieses, ja, dein Instagram funktioniert nicht, weil du hast das falsche Mindset und du hast den falschen Content. Ja. Das Interessante ist, in Sachen Instagram könnte es ja tatsächlich funktionieren, wenn alle allen followen, dann folgen alle allen, dann haben aber alle auch ganz viele Follower. Ja. Der Haken ist nur, die Menschen folgen dir ja nicht, folgen dir aus Gründen nicht, also. Ja, weil du nicht genug dafür bezahlt hast. Aber dein Punkt ist ja, glaube ich, es gibt gar nicht genug bescheuerte Ideen, damit alle damit Geld verdienen können. Ich habe letztens gesehen, damit alle mit allen bescheuerten Ideen Geld verdienen können. Ja, doch, Geld gibt's immer genug. Natürlich gibt's Geld genug. Geld ist fiktiv und von fiktiven Dingen kann es keine Knappheit geben. Okay, ich habe einen Vorschlag. Stell dir vor, wir haben ja 80 Millionen Deutsche. Ja, leider. Jetzt nehmen wir nur mal das Beispiel. Du möchtest, also alle 80 Millionen starten jetzt ein Business. Ja. Kannst du all diesen 80 Millionen diesen Monat bitte einen Euro mindestens in den Hut werfen, damit sie ihr Business zumindest mal... Ne? Also ich nicht. Hast du? Ach, aber Susanne Klatten könnte das. Das Problem ist ja nicht, dass das Geld nicht da ist. Das Problem ist, wo das Geld ist. Den Aldi-Brüdern gefällt das nicht. Fakt ist auf jeden Fall, du hast gar nicht die Möglichkeit quasi, dass für jeden jedes Business einwandfrei funktioniert. Und deswegen dass dein Business nicht funktioniert, liegt nicht am Markt, liegt nicht an sonst irgendwas, sondern es liegt nur an dir, an deinen Folien, an deinem Mindset, an deinem Business. Es ist nicht der Markt, es ist nicht die Realität und die Welt da draußen. Nein, es bist du. Weißt du, ich würde dir ja gerne recht geben, aber ich habe just heute gelesen, dass man mit dem Verkauf von Sneakersocken zweistellige Millionenbeträge als Umsatz generieren kann. Das hat meinen Glauben daran, dass es nicht für jeden eine bescheuerte Geschäftsidee da draußen gibt, doch arg ins Wanken gebracht. Getragene Sneakersocken? Nein, frische, das ist ja das Irritierende. Kein Kingshaming. Ja, eben. Ich wahrscheinlich der B-Warenmarkt für solche Sneaker-Socken ist wahrscheinlich sogar noch höher. Da könnte man auch mal eigene Businessmodelle draus machen. Aber trotzdem, also das hat meinen Glauben daran, dass es nicht für jeden ein Geschäftsmodell gibt, wirklich arg ins Schwanken gebracht. Naja, aber erstens, Sneaker-Socken sind ja so verkehrt nicht. Ja. Und zweitens, um den B-Warenmarkt zu sättigen, musst du ja erstmal A-Ware haben, die dann getragen wird, um B-Ware zu sein. Naja, es gibt ja dann, da gibt's ja Global Player trotzdem schon auf dem Markt. Also es ist ja nicht so, dass es einen Adidas und einen Nike nicht geben würde. Ja, gut, aber möglicherweise gibt es tatsächlich noch Player am Markt, die halt noch viel, viel geilere Sneakersocken haben, die trotz allem noch funktionieren. Die sind alle weiß und geringelt. Ja, aber vielleicht gibt es eben Sneakersocken, die eine gewisse Geruchsaufnahme tatsächlich ermöglichen. Mhm. Was ist einfach eine idealere Geruchsaufnahme? Vielleicht so eine länger speichernde Geruchsaufnahme oder sonst irgendwas? Mhm. Möglicherweise. Du siehst, da gibt es offenbar Geschäftsmodelle noch. Vielleicht müssen wir es doch alles schaffen. Ja, siehst du, aber ich will nur drauf raus. Es gibt halt nicht für jeden, du kannst nicht jede Idee zu einer Millionen-Idee machen, weil manche haben einfach diese Idee schon gehabt. Und ja, dann machst du halt eine andere Idee zur Millionen-Idee. Ja, aber es geht ja darum, du kannst, alle können es schaffen, ist halt nicht möglich, weil es gibt halt nicht 8 Milliarden Ideen. Was? Ideen sind auch fiktiv. Die sind damit auch unendlich. Das ist wie Geld. Okay. Willst du jetzt drauf raus, dass man einfach, keine Ahnung, wie viele Farben gibt es? 16 Millionen, Milliarden, keine Ahnung. Es kommt darauf an, wie du es kodierst. Wenn du 8 Bit hast, dann sind es nicht ganz so viele. Ja, aber nehmen wir an, du möchtest, keine Ahnung, 16 Millionen Farben oder sowas. Jeder macht quasi, der eine macht Farbe 1, Farbe 2, Farbe 3, Farbe 4, Sneakersocken und so weiter und so fort. Das definierst du dann durch verschiedene Produkte durch. Ja, okay. Ja, ansonsten, die können alle in Hilberts Hotel einziehen. Hilbert. Hilberts Hotel, ja. Das ist ein Hotel mit unendlich vielen Zimmern. Das gibt es nur in der Mathematik, aber ist als Geschäftsmodell ganz hübsch. Wo steht das? In den Gedanken. Das ist eine Idee. Könnte man echt... Hilberts Hotel. Hilbert. Mit B. Hilbert. Ja, David Hilbert. Oh, jetzt werden wir David Podcast, Hilbert. Werden wir ein Podcast mit Anspruch. Magst du das Konzept von David Hilberts Konzept Hotel mal kurz erklären? Das Konzept ist, du hast ein Hotel mit unendlich vielen Zimmern und wenn ein weiterer Gast einchecken möchte, bittest du halt denjenigen, der im letzten Zimmer wohnt, eins weiter zu gehen, damit der neu einchecknde Gast einziehen kann. Warum kriegt der neue Gast nicht einfach das nächste Zimmer? Weil du noch nicht weißt, ob da eins ist oder nicht. Okay, und du lässt den letzten Gast einfach eins weiterziehen. Und wenn da keins ist, dann hat der einfach Pech gehabt? Ja, du kannst ja, es passiert ja eben einfach nicht. Siehst du, das ist nur eine Frage des Mindsets. Du musst nur stark genug daran glauben, dass da noch ein Zimmer ist, dann funktioniert das. Ja, aber wenn du nur stark genug daran glaubst, dann kann doch auch der neue Gast direkt ins neue Zimmer einziehen. Ja, aber da weißt du ja noch nicht, ob der stark genug dran glaubt. Der Gast, der schon im Hotel wohnt, der ist ja schon in dieser Hotelsekte drin und glaubt ganz fest daran, dass es unendlich viele Zimmer gibt. Es gibt jetzt im Hotel eine Sekte. Hotelsekten? Natürlich gibt's Hotelsekten. Magst du auch das nochmal ausführen? Nein, das führt zu weit vom Thema weg. Ich versuche gerade dein Mindset zu verstehen. Ich habe kein Mindset. Ich werde dafür bezahlt, hier Kaspereien zu machen. Du erfindest irgendein Hotel von irgendeinem Nachbarn, der angeblich unendlich viele Hotelzimmer hat. Der hat angeblich unendlich viele Hotelzimmer, aber der eine muss immer umziehen, damit der eine einziehen kann. Was völlig schwachsinnig ist, weil dann hast du ja dauerhaft Bewegung da drin. Ja. Das ist genauso. Das heißt, der eine letzte Gast, der muss immer ein Zimmer weiterziehen. Und dann muss immer der letzt Eingezogene ein Zimmer weiterziehen. Immer der zuletzt eingezogen ist, zieht ein Zimmer weiter. Und alle anderen, die dann in dem nächsten Zimmer sind, ziehen auch weiter. Möglicherweise. Das heißt, im Grunde hast du, keine Ahnung, da sitzen 10 Leute in 10 Zimmern und der letzte, der eingezogen ist, sitzt in Zimmer 1 und dann ziehen alle ein Zimmer weiter. Nee, immer nur der letzte. Ja, aber ein Zimmer weiter. Ja. Also wir spielen das jetzt mal durch. Ja. Gast 1 kommt. Ja. Und zieht in Zimmer 1. Ja. Weil wir nicht wissen, ob es in Zimmer 2 gibt, zieht Gast 2 in Zimmer 1. Gast 1 zieht dann in Zimmer 2. Ja. Ja. Dann kommt Gast 3. Ja. Wir wissen aber nicht, ob es ein drittes Zimmer gibt, also setzen wir Gast 3 in Zimmer 1. Nein, in Zimmer 2. Aber in Zimmer 2. Warum in Zimmer 2? Weil wir wissen, wir wissen, dass es Zimmer 2 gibt, also kann der Gast in Zimmer 2 einziehen. Da wohnt aber Gast 1. Ja, der muss aber leider umziehen. Das heißt, Gast 1 muss umziehen. Ja, das ist so ein Early Adopter, der hat es nicht anders verdient. Der sitzt jetzt also im nächsten Slot in Zimmer 3. Mhm. So, jetzt kommt Gast 4. Den setzen wir dann in Zimmer 3, weil da... 3, weil der 1 ist. Das heißt auf Deutsch, der 1er ist die ganze Zeit am Umziehen. Ja. Sag mal, dir ist bewusst, dass der irgendwann auszieht, weil er gar keinen Bock mehr hat. Nein, wird er nicht. Der braucht nur das richtige Mindset. Dem muss man einfach einreden, dass das total das Abenteuer ist und dass jedes Zimmer eine andere Themenwelt hat und er was Neues entdecken kann und dann macht er total easy peasy mit. Außerdem kriegt er noch einen Rabattgutschein für, wenn er das nächste Mal eincheckt, dann kriegt er 20% auf alles außer Tiernahrung. Mit anderen Worten, der Einser ist eigentlich die ganze Zeit am Umziehen, alle anderen sitzen in ihrem gemachten Nest und auf ihrem fetten Arsch. Ja. Und nur der Einser hat die ganze Zeit Struggle. Ja, man muss Opfer bringen, um die Unendlichkeit zu beweisen. Das ist auch so ein Glaubenssatz. Ich muss das Konzept von Hilberts Hotel mal lesen. Und mal gucken, ob der irgendwie auf TripAdvisor eine gute Bewertung hat. Ich glaube, Hilberts Hotel ist mittlerweile auch ein Airbnb. Überabzählbar viele Zimmer. Also es soll ja mittlerweile Städte geben, wo es mehr Wohnungen als Häuser gibt. So auf Airbnb. Ah, okay. Ich habe gerade gedacht, hä? Naja, na gut. Dann sind wir, glaube ich, durch mit der Beweisführung. Warum ist dieses Mindset eigentlich so nervig? Oder warum wird es so nervig irgendwie von diesen ganzen Business Coaches? Und jetzt das Problem. Warum ist das ein Problem? Ja. Aushilfs-CD, warum haben wir nicht einfach von Anfang an darüber diskutiert, warum Business Coaches nervig sind? Das hätten wir viel schneller hinbekommen. Ja, hätten wir. Haben wir aber nicht. Du meinst, das ist unser Geschäftsmodell hier, die Leute einfach kirre zu machen, bis wir zum Punkt kommen, oder was? Das Problem mit dieser Mindset-Geschichte ist allerdings, dass dadurch, dass dieses Mindset-Problem so hoch gehängt wird, ja, hast du auf der anderen Seite, wenn immer du sagst, naja, du musst an deinen Glaubenssätzen arbeiten, an deinem Mindset arbeiten, ja, hast du das Problem, dass die Leute erstmal dieses Negativ-Ding im Kopf haben, ja, nämlich dieses Mindset, und du im Grunde diesen positiven Effekt, den Glaubenssatzänderungen eben auch mit sich bringen, weil manche Menschen haben einfach wirklich die seltsamsten Glaubenssätze. Und spätestens wenn du mal Menschen begegnet bist, die relativ tollpatschig sind, wirst du merken, dass die ganz häufig sagen, Mann, bin ich doof. Mhm. Das Problem ist, es ist ein Glaubenssatz. Dieses Mann, bin ich doof, ist ein Glaubenssatz, den Leute tatsächlich in ihrem Kopf haben und dann daraufhin eben auch teilweise so handeln. Ja. Weil sie glauben, sie sind doof, handeln sie doof, weil sie quasi denken, ah, ich werde es eh nicht verstehen. Mhm. Nicht zu verwechseln mit den Menschen, die wirklich doof sind und dann doof handeln und gar nicht merken, dass sie doof handeln. Ja, das auch. Aber es gibt auch tatsächlich Menschen, die tatsächlich so an ihre Grenzen stoßen. Mhm. Aber nicht an reale Grenzen, die wirklich dauerhaft sind, sondern nur temporäre Grenzen. Ja. Und möglicherweise... Ja? Die müssen einfach nur hart genug tryen, um ihre Grenzen zu sprengen. Außer CD, Business Coach. Für tollpatschige Unternehmer. Nein, aber das tun eben manche Menschen nicht. Die geraten an eine Grenze, gehen dann sofort zurück und sagen, okay, da ist die Grenze, Feierabend. Ja, aber das sind, ja. Ich glaube, solche Menschen gibt es nur in der Vorstellung der CDU und anderen konservativen Parteien. Leute, die an Grenzen kommen, wo man dann gesagt bekommt, man darf da nicht rein, und dann gehen die wieder zurück. Nein. Doch. Es gibt gerade diese Menschen, gibt es auf der anderen Seite tatsächlich sehr, sehr viele. Menschen, die quasi an ihre Toleranzgrenze stoßen und gar nicht merken, so, weißt du, stell dir mal vor, du sitzt in Freital. Ja. So. Jetzt lernst du da jemanden kennen, der kommt aus Erfurt. Ja. So. Und der Typ aus Erfurt ist jetzt nicht so der Netteste. Der ist aus Versehen halt irgendwie rausgezogen aufs Land, nach Freital. Ja. Und da stößt dann quasi der Freitaler schon so an seine Grenze. Ja. Der Toleranz. Weil er merkt so, ja, da kommt ein Auswärtiger, der ist nicht nett. Ja. Und da ist dann quasi schon seine Toleranzgrenze. Ja. Dass der Freitaler einfach nur aus seinem Tal herauskommen müsste. Keine Ahnung, nach Freiberg mal müsste. Ja. Beispielsweise auch Freiberg am Neckar ist auch schön. Also aus dem Tal auf den Berg. Ansichtssache, ob es da schön ist, aber mach weiter. Oder zum Beispiel auch mal in eine Freiburg. Also Freiburg im Breisgau ist zum Beispiel auch relativ schön. Mhm. Und da könnt ihr den Freiburger kennenlernen. Mhm. Ja? Ja, und die Dreisamen in seinem Bötchen hochschippern. Genau. Oder halt in die Dreisamen treten und schwuppsiwupps muss eine Freiburgerin heiraten. So, okay. Auf alle Fälle, der Freitaler lernt quasi einen Auswärtigen kennen und stößt damit schon an seine Toleranzgrenze. Mhm. Würde der Freitaler jetzt quasi über seine Toleranzgrenze doch nochmal hinausgehen und, keine Ahnung, vielleicht einen Leipziger kennenlernen. Leipziger sind total nett, sagt man. Oder auch ein Hallenser. Es gibt auch nette Ecken in Halle. Mhm. Oder zum Beispiel ein Stuttgarter. Wenn der Stuttgarter mal betrunken ist, ist er gar nicht so unerträglich. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Wenn er kein Daimler besitzt. Oh ja. Und kein Porsche. Nehmen wir da einfach einen Stuttgarter, der kein Daimler hat. Oder zum Beispiel einen Ruhrpottler. Ruhrpottler, betrunken, völlig erträglich. Grundsätzlich sehr sympathische, freundliche Menschen. Ja, eben. Also siehst du mal, wenn der Freitaler quasi den Ruhrpottler kennenlernt, dann wäre da schon wesentlich in seiner wäre über seine Toleranzgrenze hinaus. Und jetzt sagst du dem Freitaler, du, es gibt nicht nur Erfurt, es gibt auch auf der anderen Seite der Bundesgrenze Menschen, in Polen, in Tschechen. Und wenn der Freitaler das erfährt und merkt, der Erfurter war schon scheiße, wie schlimm kann es dann bloß noch sein, wenn da nochmal eine Grenze dazukommt? Das heißt, diese Menschen, die bräuchten von ihrem Mindset einfach nur ein bisschen ein offeneres Mindset. Keine Ahnung. Oder zum Beispiel das Mindset tatsächlich, also dieses Frauen. Die? Weißt du, einfach das Mindset, Frauen können auch positiv sein. Frauen muss man nicht unterdrücken. Frauen muss man nicht unter Drogen setzen und sie vergewaltigen. Frauen muss man, also das könnte zum Beispiel auch so manchem helfen in seinem Geist. Ja gut, das ist jetzt aber keine Frage von Glaubenssätzen, sondern von ernsthaften psychologischen Problemen. Na nö, also Toleranzgrenzen zum Beispiel. Ja, es ist ja auch ein Glaubenssatz, den manche Menschen gelernt haben, wie man mit Frauen umzugehen hat. Zum Beispiel, man musste ja auch erstmal gesetzlich die Vergewaltigung in der Ehe tatsächlich als Straftatbestand festschreiben im Gesetz. Und manche Glaubenssätze von Friedrich Merz. Und manche Menschen haben diesen Glaubenssatz bis heute noch nicht so ganz verinnerlicht. Habe ich gerüchtehalber von gehört, ja. Ja, eben, und du merkst schon, also so gerade solche Glaubenssätze, das wäre schon durchaus positiv bei denen. Also es gibt auch auf der Seite quasi Menschen, denen Glaubenssätze gut tun würden. Es gibt aber auch auf der, ja, in der Gesellschaft genügend Menschen, die einfach nur mit positiven Glaubenssätzen positiv beeinflusst werden könnten. So dieses, nein, du kannst nicht alles schaffen, Claudia. Nein, dir. Du wirst einfach nicht 1,80 Meter. Du bist 1,65 Meter, Claudia, und das ist gut so. Und diesen Glaubenssatz, und das ist gut so, und man kann trotzdem viel mit 1,65 machen, das wäre was Positives. Aber Claudia bekommt gesagt, du kannst alles schaffen, und Claudia sitzt da und sagt, ich möchte 1,80 werden. Und Topmodel. Man kann auch mit 1,65 Topmodel werden. Wollte ich gerade sagen, Topmodel, möglich, 1,80 werden, Das ist so dieses, du kannst alles schaffen, nein. 1,80 wirst du nicht mehr, Claudi. Das ist, der Zug ist abgefahren, du bist jetzt 34, da ist nichts mehr mit Wachstum zu machen. Aber da kann man bestimmt operativ was machen. Es sind nur 15 Zentimeter, das geht bestimmt. Ja, wahrscheinlich gesundheitsschädlich ohne Ende. Aber ja, klar. Ach komm. Genau, Claudi, du kannst alles schaffen. Starte eine Spendenkampagne. Lass dir die Operation zahlen, Claudi. Nein, aber ich will drauf raus. Dieses, du kannst alles schaffen, muss ja nicht sein. Aber ich kann viel schaffen. Ich kann einiges erreichen. Weißt du, so dieses kleine Brötchen backen. Ja, manche Brötchen sind dann auch Hefebrötchen, die gehen dann noch auf. Und das ist schön. So ein bisschen diese Gesellschaftsdepression, die da ist. So, das wäre doch schön, wenn das so ein bisschen, ja, diese Lethargie weggehen würde, die Leute so ein bisschen positiver wären. Ja, ich glaube, ich kann mir eine Wärmepumpe in mein Haus bauen. Das ist mir jetzt zögerlich. Ja, ich kann auch mal wieder zur Wahl gehen, auch wenn ich früher immer SPD gewählt habe und jetzt von denen total enttäuscht bin und jetzt gar nicht mehr wählen gehe. Ja, weißt du, so dieses... Mach bitte nicht den Fehler und wählt wieder die SPD. Es gibt so schöne Alternativen. Außer die Alternative. Wer frustriert ist von der SPD, der kann ja immer noch die Linkspartei wählen. Eben. Frei nach Christian Lindner. Eben. Also, liebe Leute, die Linkspartei kann gar nicht so schlimm sein, wenn selbst der Porsche-Fahrer die geil findet. Apropos Porsche-Fahrer, der Dings ist doch auch Porsche-Fahrer, oder? Hier der Stuttgarter ehemalige Vorsitzende von der Linkspartei, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Gewerkschafter. du meinst den bayerischen. Klaus Ernst. Ja, der ist nicht Stuttgart, der ist Bayern. Ist der Bayer? Ja. Stimmt. Klaus Ernst ist aus Bayern. Ja. Der ist ein Franke, wenn ich es richtig weiß. Klaus Ernst ist ein Franke. Stimmt, der war der Porsche-Fahrer. Ja. Aber es gab doch auch einen Stuttgarter Linksparteimenschen. Aber das klären wir in unserem großen Linkspartei-Podcast mal. Mit Christian Lindner als Stargast. Ich überlege gerade, welche Folgennummer das dann sein könnte. 666. Ja, die diabolische. Also, da laden wir dann Luigi nochmal ein. Da laden wir Luigi ein, da laden wir Christian Lindner ein, da laden wir Sarah Wagenknecht ein und Oskar Lafontaine, yeah! Oskar Lafontaine und die Störchen. Okay. Und dann sprechen wir, keine Ahnung, über T-Rezepte oder sowas. Aber lass uns kurz darüber sprechen. Also das Problem mit Mindset-Problemen ist, das Problem am schlechten Image des Mindsets ist, dass wenn man dann mal anfängt, Leute sagen, Digi, ändere mal deinen Glaubenssatz, weil das ist ja wirklich schlimm. Dann kommen die Leute mit, ja, Moment, das ist ja mehr ein Business-Coach. Denkst du so, nee, es ist halt nicht wie ein Business-Coach, wenn du sagst, Jörg, denk doch einfach mal so ein bisschen positiver. Nein, du hast keine Depression, Jörg. Du hast einfach nur von zu Hause aus mitbekommen, dass du gar nichts kannst. Und das stimmt halt nicht. Du kannst immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Das ist eine Leistung. Und Leistung muss sich wieder lohnen. Also wann endlich Grundeinkommen für schlechte Beispiele? Das auch. Könntest du mal einen Cem fragen? Der ist ja in Stuttgart. Du bist ja noch in Stuttgart da unten. Also quasi. Mach doch mal einen Cem bei Gelegenheit. Ich könnte ihn mal lauer ihm doch einfach mal im Park auf oder bei so einer Bauerndemo da unten und sag, wann, Cem, wann hier? Erklär mal, wann Grundeinkommen für schlechte Beispiele? In der S-Bahn nach Bad Urach. Ich meine, das hätte ja nur Vorteile, weil das wäre ja dann auch die Ausstiegsperspektive aus der Politik für Christian Lindner. Wenn da das Existenzminimum danach gesichert wäre und der sich nicht Sorgen machen müsste, wo sein Porsche übernachtet, vielleicht würde das dann endlich sein lassen. Schöner Blick mit der S-Bahn nach Bad Urach. der ist lang her. Der ist echt lang her. Man kann ihn aber immer mal wieder hervorziehen. Ja, wir haben bis heute keine Antwort auf die Frage gekriegt, welche S-Bahn das denn jetzt bitte ist. Wahrscheinlich schafft es der Nopper Frankie sogar noch eine S-Bahn dahin zu gestalten, bevor wir überhaupt eine Antwort vom Cem haben. Also allein schon, weil Dr. Knoppers sie bauen würde, würde ich mich daran festketten, um es zu verhindern. Naja. Aber ja, also tatsächlich, ich staune immer wieder darüber, dass dieses Mindset immer irgendwo da, wo so diese neoliberale Scheißhaufengestank ist, da taucht das Mindset immer ständig auf und nervt so unheimlich. Und auf der anderen Seite magst du den Leuten sagen, Digi, ändere doch einfach mal so ein bisschen, so ganz klein wenig. Ich meine, du musst jetzt nicht so radikal alles in deinem Leben umwerfen. Und nein, du wirst auch nicht stinkend reich, nur weil du deine Gedanken änderst. Und nein, du kannst auch noch so 20 Freebies dir runterladen. Du wirst nicht stinkend reich, nur weil du sie gelesen hast und dein Mindset änderst. Ja. Aber du kannst zumindest so mal so, keine Ahnung, aus der Lethargie heraus. Gut. Gibst du den Leuten jetzt noch den Aktionscode, damit sie unseren Mindset-Kurs 10% günstiger bekommen, oder gibt's heute keinen Rabatt? Ich wollte dich jetzt drum bitten, mir jetzt doch zumindest mal so, keine Ahnung, 3 positive Elite-Glaubenssätze. Also was ist das Elite-Mindset? Komm, das Zahlenende nennt uns mal 5 Elite-Mindset-Glaubenssätze. Und los. Nazis aufs Maul. Kapitalismus ist scheiße. All cops are bastards. Don't talk to the cops. Und der Auslöf-CD ist wunderschön. Okay, ich glaube, damit können wir auch aus dieser Folge raus. Das ist schon. Also, Leute, das jetzt einfach jeden Abend vor dem Einschlafen 10-mal sagen. Jo. Ich hätte auch noch einen Glaubenssatz. Die Elite verdient ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz viel Liebe und natürlich finanzielle Zuwendung auf patreon.com/dieelitepodcast. In diesem Sinne, tschüss! Tschüss!